Wenn der Pfaffe dich bestattet, trägt alleine dich zu Grabe. Wo sind die Freunde, die du hattest? Kaufen gerade frische Ware. Hinter Gardinen, Türen, Fenstern, in vielen Ländern, Dörfern, Städten, lauern unberührtlasse Gespenster, hinter kahlen Mauernwänden. Da, wo die Alten in kalten Betten blicken, ihren Tod entgegen. Schauen die Alten auf die Jungen, schauen sie auf die kalten Straßen, sind allein mit stummen Zungen. Schauen sie auf Familienlügen, wie sie das Kind in sich betrügen. Wer hat sie hinter Glas gesetzt? Wer hat schon ihre Zahl geschätzt? Es sind doch nur dieselben Leute, die als ehemalig Selbstgebeugte jetzt ihr eigenes Blut als Beute nicht mal scheuen zu betreuen. Die Jungs sind am Schwitzen, auch sie finden nichts zu lieben, sind oberflächlich flach geblieben, bis sie auch am Fenster sitzen, können sich nicht mehr aufregen, sich aus dem Zwang heraus bewegen. Wenn der Pfaffe dich bestattet, trägt alleine dich zu Grabe. Wo sind die Freunde, die du hattest? Kaufen gerade frische Ware. Alten ziehen die Linien, doch sie sind allein geblieben. Und die Jäger schießen Hasen, denn die Hasen heißen Schinder, weil sie hassen keine Kinder. Doch die Jäger sind die Lieben, ob sie beten, schreien, weinen, wird sie nur der Tote einen. Mucken, wenn sie dich in Särge drücken, bis dahin bloß nicht daran denken und Weihnachten sich Scheiße schenken.